Sonntag, 26. Juli 2015. Herzlich willkommen zur 6. Episode des Bandmaterial-Podcasts. Wir sind heute hier zusammengekommen und zwar nicht in einem Raum, sondern in einem virtuellen Raum. Oh. Ja. Auf einem Teamspeak-Server. Alter. Weil es uns aufgrund eines geringfügig großen und eigentlich relativ unbekannten Festivals in Norddeutschland nicht möglich ist, uns irgendwann diese Woche einmal zu treffen. Ja, ich kann auch nichts dafür. Ja, doch, Jonas kann auch nicht dafür, dass er in Wacken ist. Nein. Kannst ja auch quasi hinlaufen von hier. Kannst du schon. Tagesmarsch, ne? 25 Minuten mit dem Auto fahren, das reicht schon. Kannst du schon selber mit dem Auto fahren dahin? Oder musst du Nein, noch nicht. Also Entschuldigung, darfst du das schon allein machen? Ich darf es nicht. Nein. Kannst du mit deinem Bruder fahren? Ja. Oder jedes Mal, wenn ich bei der VHS rauskomme, frage ich mich, mit welchem Auto dein Bruder kommt. Oder ob er sich fahren lässt, oder ob er irgendwie. Manchmal lässt kommt. Er sich fahren, manchmal. Ja, ich weiß, dass er sich manchmal fahren lässt, ja. Und wenn er selber fährt, weiß ich immer nicht, welches Auto dazugehört, weil ich ja dann immer noch drin bin und er ja schon reinkommt in den Probenraum. Ein metallic-blauer Opel Agila. Okay. Ich habe es mir schon gedacht. Weil meine Mutter es behauptet hat. Aha. Tja. Naja. Also, eigentlich habe ich habe nichts vorbereitet, außer eine Sache, und zwar. Hat Basti mich daran erinnert, dass wir in der letzten Episode angekündigt haben, dass es einen Late-Night-Podcast gibt, so als extra Ding, nur auf YouTube und irgendwie im Stream und sonst was. Da will ich eigentlich nur ganz kurz sagen, dass wir das bis jetzt ja noch nicht geschafft haben, wie die Leute wissen, die uns auf YouTube verfolgen. Ich habe dazu auch einen Artikel auf dem Blog geschrieben, den habt ihr wahrscheinlich nicht gelesen, weil ich euch das nicht mitgeteilt habe. Aber da. Es gibt jetzt eine neue quasi Beta-Funktion von YouTube. Ach doch, das habe ich gelesen. Ja, ich wiederhole das mal kurz. Die es erlaubt, auch von externen Encodern, also Open Broadcaster oder XSplit oder sonst was, Wirecast und all sowas auf YouTube live zu streamen. Allerdings ist das Problem, wenn man, das habe ich mit Basti zusammen ausprobiert, ich habe so ein Testbild quasi gestreamt. Und Basti sollte mal gucken, ob er sich das angucken kann. Und das hat nicht funktioniert, und zwar, weil dann dort eingeblendet wird, dass das Livestreaming in Deutschland aufgrund Rechteproblemen nicht möglich ist. Livestream insgesamt auf YouTube ist natürlich schon möglich, wenn man einen Hangout macht. Aber in einem Hangout können wir natürlich kein Bild oder so einblenden, sondern wenn dann nur halt unser Logo oder unser Kanallogo oder halt eine Kamera, und da ist eben nicht die Möglichkeit, außer wenn du das extern machst über irgendeine Karte, irgendwie über eine Elgato, über tausend Strippen hin und her, dass du irgendwelche Mediensachen oder so wie in einem Encoder da hinstreamst. Also das ist theoretisch möglich, das zu streamen, aber halt nur von einer Quelle aus. Und das Zweite, was schwierig ist, ist nicht nur das Bild, sondern auch der Ton, denn wenn wir jetzt mit OBS oder was in dieser Livestream-Funktion streamen könnten, könnten wir natürlich, wenn wir hier im Teamspeak uns abends oder spätabends zusammenfinden, könnten wir natürlich alle Audioquellen streamen. Im Hangout geht das nicht, weil das dann eben nur von einer Aufnahme ausgeht und ich dann theoretisch, falls ich das den Hangout streamen sollte, ich irgendwie noch einen zweiten PC in meinen Mischpult laufen lassen müsste, was dann gestreamt wird, aber ich bräuchte von beiden PCs Ton auf meinen Kopfhörern und müsste das auch noch wieder zurück übertragen, Mikrofon, und zwar ein Mikrofon, was ein Signal, was einerseits in diesen einen PC geht, in diesen extra PC, wo quasi Teamspeak und so weiter drauf läuft, und in den anderen PC, wo der Stream läuft. Und das stelle ich mir etwas kompliziert vor. Deswegen haben wir das bis jetzt noch nicht gemacht. Wir warten jetzt mal ab, wie das wird mit diesem Livestreaming, ob das tatsächlich irgendwann noch zustande kommt, dass es funktioniert. Ansonsten bleibt dieses Projekt erstmal auf Eis liegen. Da könnte es denn sein, dass es das irgendwann noch gibt. Aber ich will eigentlich nichts versprechen. So viel dazu. Das ist das erste Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Und nochmal zu dem Beitrag in dem Blog. Ich lese ihn gerade. Du liest ihn gerade, ja, ist natürlich herrlich. Jonas, ich glaube, du musst nochmal in deinen Einstellungen, musst du nochmal deine Empfindlichkeit ein bisschen weniger machen, weil du die ganze Zeit, wenn du die Tastatur berührst, anschlägst. Du hast eine Wespe auf deinem Bildschirm? Doch. Das ist natürlich schrecklich. Ja, habt ihr irgendein Thema? Basti war eine Woche vom, wir können ja erstmal so unsere Wochen quasi besprechen. Basti war eine Woche vom Internet abgeschnitten. Basti war mit den Pfadfindern auf Sommerlager. Ja, und konnte eine Woche nicht mit uns kommunizieren. Mega stylisch. Ich wollte diese Woche schon einen Podcast haben, aber du konntest nicht. Ja, das habe ich dann zwischen meinen 1000 irgendwas Nachrichten gelesen, als ich dann wieder da war. Ja. Also 1000 über eine Woche, das geht ja wohl noch, ne? Wenn ich eine Woche mein Handy ausmachen würde, ne, dann... Das Problem ist, ich habe mein Handy nicht ausgemacht, ich habe es an die Ladestation gehängt. Hier zu Hause oder hattest du mit? Zu Hause. Ja, okay. Unterwegs habe ich ja kein Internet, das bringt ja nicht viel. Nee, aber zum Telefonieren halt. So, nee, brauche ich da nicht. Falls du mal telefonieren wollen würdest. Aber wolltest du nicht. Nö, auf Sommerlager bin ich froh, wenn da alles gut ist. Wenn doch alles gut ist. Warst du denn als Betreuer oder noch als Pfadfinder? Noch als Pfadfinder. Ich bekomme Betreuer werde ich höchstwahrscheinlich im Winter. Im Winter? Oha. Im Winter, ja. Dann darf Basti auf kleine Kinder aufpassen. Oh mein Gott. Hast du denn deine Schulleiter fertig? Wenn ich weiß, Basti bleibt weiter bei den Pfadfindern, werde ich und ich irgendwie ein Kind haben, was den Pfadfindern will. Ich werde es nicht zu Basti schenken. Nie. Och, Jonas. Also, wenn ich Schulleiter fertig habe, genau, das ist die Voraussetzung. Und was richtig lustig war, 2 Wochen vorher war ich ja mit unserer gesamten Gemeinde auf Gemeindefreizeit als Mitarbeiter. Ja, das hast du ja erzählt und du durftest alles machen quasi, was du wolltest. Genau. Hattest Narrenfreiheit, obwohl das die Jahre vorher nicht so war. Ja, hab irgendwie bis 1:45 oder so noch in einem anderen Zelt gechillt und so. Ja. Und jetzt auf Sommerlager konntest du quasi gar nichts mehr. Diese Umstellung war ziemlich lustig. Achso. Ja, bring du dein Thema, hast du mit deinem Thema beendet? Sonst habe ich noch was zum Livestream-Dingens. Ja, nee, mach. Mir ist gerade noch was sehr Wichtiges eingefallen, als ich auf unseren Twitter-Account geguckt habe. Und zwar habe ich, falls Jonas folgt ja, hat das sicherlich mitgekriegt. Wir sind jetzt auf Twitter, @bandmaterial, relativ einfach. Und Jonas, hast du den letzten Tweet gesehen? Der da lautet Bandcast... Bandmaterial Podcast German Test Stream und dahinter ein Twitch-Link. Ja, dieser Late Night Podcast. Den habe ich gesehen, ja. Dieser Late Night Podcast. Ich muss jetzt erstmal folgen hier. Das muss ich mit euch erstmal besprechen. Dieser Late Night Podcast, diesen Late Night Podcast könnten wir theoretisch auch auf Twitch streamen. Das Problem ist nur, dass ich nicht glaube, dass wir es erstens immer hinkriegen, jede Woche einzubringen und zweitens, wenn wir jetzt, wenn uns das hier gefällt, so wie wir das gerade im Teamspeak aufnehmen, wir ja auch in einem näheren Abstand Podcasts aufnehmen können. Unseren standardmäßigen Bandcast quasi. Deswegen frage ich mich, ob es überhaupt Sinn macht, so einen Late-Night-Podcast zu bringen oder einfach ab und zu, wenn irgendwas Besonderes ist oder wenn wir irgendwie nach Lust und Laune das machen. Wenn wir Bock haben. Genau, den Bandcast zu streamen. Wenn wir entweder hier zusammen sind oder eine Aufnahme hier im TS haben. Was haltet ihr davon? Ja, kann man machen. Quasi Live-Diskussion. Also Projekt Late Night Podcast quasi wegschieben und dafür, wenn überhaupt, die Bandcast-Aufnahme streamen. müssten wir dann nochmal so besprechen. So vielleicht. Noch mal. Ja, aber ich wollte das nur mal kurz anmerken, weil dann könnt ihr euch das auch, könnt ihr das auch im Hinterkopf behalten und dann besprechen wir das irgendwie nochmal. Ja. Würde ich sagen. Gibt es irgendein altes, oder was heißt altes, irgendein älteres Lied, was ihr mega krass feiert? Ein älteres, was wir mega krass feiern? Ja, also jetzt nicht, was gerade in den Charts ist, sondern was älter ist. Momentan? Also mindestens, ich sag mal, 2000. Oder 2005 meinetwegen. 10 Jahre alt. Ja, mir gibt's mehrere. Ja, erzähl doch mal auf. Ja, ich muss überlegen. Also es gibt auf jeden Fall mehrere, so die ich feiere, aber ich muss jetzt gerade mal so konkret. Ich hau mal erstmal einen raus und sag mal, mach den Bibo von Olli Schulz. Kennt ihr das? Nee. Wenn ihr das nicht kennt, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Auch an alle Zuhörer. Mach den Bibo, also Bibo, B-I-B-O, von Olli Schulz. Olli Schulz, so wie man es auch spricht. Das ist ziemlich witzig. Da ist er mal mit angetreten beim Bundeswissen Song Contest für Hamburg. Und das ist ungefähr so vom würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass es auf gleichem Niveau ist. Ich würde sagen, dass das ist eigentlich noch höheres Niveau als Wadde Hadde Dude Da von Stefan Raab. Weil das ist auch mega geil. Wadde Hadde Dude Da ist, glaube ich, das Ohrwurm größte Lied überhaupt. Ja. Was mir so aufgefallen ist, das hatten wir auf Sommerlager 2-3 Mal gespielt, von Guten Mächten. Ein Lied. Ja, als Lied. Ja. Ja. Das ist eigentlich recht nice, so für stille Abende. Das habe ich gefeiert, habe es mir heute mal wieder reingehört, in das Original. Von Dietrich Bonhoeffer. Ja. Von Dietrich Bonhoeffer? Ja. Okay. Okay, okay. Wie fandet ihr eigentlich mein Bild auf Twitter? Daddeln im Speckmantel? Das war mega geil. Mega witzig. Habe ich tatsächlich von meiner Mutter geschickt bekommen. Ja, okay. Das war ziemlich witzig. Bassi? Ja? Weißt du, was ich dir vielleicht nochmal sagen würde? Na? Ich weiß ja nicht, ob dir das egal ist oder nicht. Aber wenn du Bandmaterial auf Twitter folgst, ne? Habe ich gerade gemacht. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. In deinem... Ich würde vielleicht back... Ach so, natürlich. Nee, das interessiert mich kein bisschen. Nee, okay. Ja, dann ist gut. Mich nämlich auch nicht, aber hätte ja sein können. Ne? Nee, auf Sommerlager wurde ich mit meinem Nachnamen angesprochen, weil es 2 Bastis gab. Ja, aber vielleicht, wenn du das nicht gleich an die Öffentlichkeit tragen willst, könntest du das ja rausnehmen, das weil ist in mir deinem so Nutzernamen egal. Steht das ja nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Das ist im Lautex, ne? Jonas kommt wieder mit schlechten Wortspielen. Aber ganz ehrlich, ich habe ja auch ein paar, ich habe mit einem anderen Gitarristen aus einer anderen Band auf dem Sommerlager ein bisschen gequatscht. Ja. Der hat mir so ein paar gute Bassistenwitze erzählt. Hey, hau mal raus. Nicht cool. Doch, voll cool. Ich bin mal kurz leise und ihr diskutiert da mal kurz drüber. Ich will jetzt aber einen guten hören, Basti. Ja. Was ist ein, was sitzt im Proberaum und hat einen IQ von 46? Na, wisst ihr es? Okay, 2 Bassisten. Keine Ahnung. Ja, komm, der ist richtig gut. Ne? Ja, und jetzt zitiere ich meinen Gitarrenlehrer. Bassisten können alles. Neben dem Schlagzeug sind sie das wichtigste Instrument. Und nur eine, es gibt in einer Band nur noch einen Störfaktor. Die Gitarre. Ja. Die merkt man immer, wenn man in seine Oktave rutscht, wenn man zufälligerweise sagt, oh, ich hab mal Bock, das hoch zu spielen, und die meckert dann direkt rum, nee, das spielen. Nicht so hoch, das klingt scheiße. Och, ich spiele auch immer gerne, ich spiele das auch immer gern hoch mit Barré-Akkorden, bis ich 3 Oktaven höher bin. Ja. Ja, mit Oktaven könnt ihr mir jetzt nicht so kommen. Och du, Finn, ich kenne mich da auch nicht mit aus. Nicht? Nicht. Na gut. Ich weiß nur, dass eine Oktave aus 8 Tönen besteht. Das ist aber auch so. Der Gitarrist, der alles im Kopf hat und ohne Noten spielt. Eigentlich ist es auch herrlich, ne? Wenn du irgendwie mal erzählst. Nicht, das ist echt gut. Ja, auf dem Sommerlager haben wir das auch, ich und unser Pianist, ja, haben auf dem Sommerlager zusammen Musik gemacht. Jo. Und irgendwann wurde ich dann gefragt, hey, kannst du eigentlich alles auswendig spielen von einer, die uns zugehört hat? Ich meinte ja. So, ja, natürlich. Ja, Entschuldigung, habt ihr was dagegen? Und sie so, jetzt ohne Scheiß, ja, ohne Scheiß. Die habe ich dann aufgegabelt. Ja, gut. Jonas? Ja? Willst du nicht mal sagen, was du diese Woche so vorhast? Was ich diese Woche so vorhast? Willst du da nicht mal so ein bisschen was von erzählen? Morgen habe ich Fahrstunde. Nee, ich meinte das eine. Ja, und dann, nach der Fahrstunde, packe ich meine Sachen ein. Ja. Um am Dienstagabend mich mit den anderen Leuten zu treffen, um dann zum Zeltplatz zu fahren vom WOA. Jo. Und dann dort Bierchen trinken, Zelt aufbauen, dabei ein Bierchen trinken und immer so weiter. Und dann mir ein paar Bands anhören, schlafen gehen, laufen, Bands anhören. Spiele dieses Jahr nicht? Nee, du bist ja sowieso nicht. An sich spielen wir schon, nur es wurde oder? An Musikern aussortiert. Ach so. Die viele Auftritte gemacht haben, die spielen mit und die weniger haben, die nicht. Und du hast weniger. Ich habe weniger. Deswegen spielst du nicht mit. Weil aufgrund deiner Hand, logischerweise. Ja, genau. Ja, gut. Aber dein Bruder spielt mit, oder was? Mein Bruder spielt mit. Oh, dann kriegen du, wir du glaubst wieder. Doch wohl nicht, dass die auf ihren Schlagzeuger verzichten können. Dann kriegen wir auf den einzigen Schlagzeuger, der noch da ist. Dann kriegen wir den wieder im NDR-Beitrag zu sehen. Hat er wieder seinen eigenen Kameramann? Falls sie kommen. Stimmt. Ja, stimmt. Hat er letztes Mal erzählt. Ich habe meinen eigenen Kameramann. Ich bin der Vollmongo und der vor der Bühne steht und schreit Schlagzeug-Solo. Ja, einerseits hatte ich eine GoPro an meinem Schlagzeug hängen, aber ich hatte auch einen eigenen Kameramann. Das kam immer noch danach, egal was er erzählt hat davon. Ja. Also wir haben ja gespielt, ne? Und ich hatte meinen eigenen Kameramann. Ja, wir haben es verstanden. Das ist in Ordnung. Hoffentlich hört dein Bruder sich das hier nicht an. Glaube ich eher weniger. Ich wollte gerade sagen, wovon ich mal ausgehe, dass es nicht der Fall ist. Diese Woche ist quasi die letzte Woche vor 3 Wochen Sommerurlaub. Bei mir jedenfalls. Aber bei mir nicht. Ich chill die ganze Zeit der Ferien. Ach, du chillst die ganze Zeit der Ferien? Mhm. Oh, ja. Das war so schön. Wir hatten so eine geile Diskussion in der Klasse. Dann kam so darauf hinaus, wie man das denn aushält mit Familie und Oma, also mit der engen Familie, also Mutter und Vater und oder Geschwister oder so. Und dann noch mit Oma und Opa und so weiter in die Ferien. Und dann sagt die eine so, boah, ich halte das überhaupt nicht aus. Wir fahren mit meinen Großeltern und meinen Eltern und meiner Schwester fahren wir 2 Wochen ins Allgäu, ne, in ein Haus, mit unseren Pferden und allem, ne? Und dann sitzt eine daneben und sagt so, ja, wieso? Du hast 2 Wochen mit deiner Familie. Mein Vater ist Schulleiter. Ich habe ihn 6 Wochen zu Hause. Das war so geil. Weißt du, alle am Lachen so, hä, was ist denn das? Also ich glaube, ich weiß, von wem du redest. Ja. Weißt du eigentlich schon was zum Thema, wo sag nichts, ich komme? Sag nichts Falsches irgendwie. Sonst schreib das lieber, falls du das nicht ansprechen willst. Oder was willst du sagen? Weißt du schon, in welche Klasse ich rutsche? Nein. Ich habe absolut keine Ahnung. Hätte sein können, dass deine Mutter irgendwie einen Plan hat und was erzählt hat. Nee, ich habe keine Ahnung. Die aber glaube ich auch nicht. In welche Klasse du rutscht? Naja, es ist so, dass die meisten Leute aus unserer Klasse gegangen sind jetzt. Und deswegen wir keine ganze Klasse mehr bilden können und wir aufgeteilt werden. Oha. Von 4, also die Stufe wird von 4 auf 3 Klassen verkleinert. Genau. Also, weil mit 9 Leuten ist es nicht mehr so sinnvoll, eine Klasse zu bilden. Ihr beiden in einer Klasse, das kann ich mir überhaupt nicht gut vorstellen. Es wäre bestimmt lustig. An meinem Tisch kannst du auch leider nicht sitzen. Schon voll alles. Ihr könnt dann nur wie M. und Co. woanders sitzen. Irgendwo so ausgekriegt. Das ist auch so geil. Ja, 9 Schüler, ja, der sitzt da vorne. Sehr gut. Jonas, also ich hatte mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr erhofft davon, dass ich die Frage, was du auf Wacken machst, aber wenn du nicht spielst, dann ist das natürlich, kriegst du denn wenigstens hier so eine, ein Artist-Bändchen kriegst du dann auch nicht. Nee, krieg ich nicht. Ich habe mir noch eine Karte gekauft, die hier neben mir liegt. Ja, das ist ja schön. Ich war da ja noch nie, ne? Aber ihr wisst ja, das ist auch nicht so meine Musik. Ich war da einmal. Ich habe mich da bis jetzt sogar immer geweigert, genau währenddessen da durchzufahren oder so, einfach nur mal so, um zu gucken. Ich habe meinem Vater mal geholfen, der hat von seiner Firma aus da den Grillstand geleitet. Ja. Und dann durfte ich nachher mit auf den Platz rauf für eine Stunde, um Ja. das Ganze mal anzugucken. Hab kein Bändchen dafür bekommen, war voll scheiße. Festivalbändchen sollen ja die größten Bakterienschleudern überhaupt sein, was du so an deinem Körper tragen kannst. Ja, du Habe ich weißt ja, heute was ich da gerade einen so an mir Artikel gelesen. rumtrage. Du willst nicht wissen, was ich will nicht wissen, was ich alles für Bakterien in meinen drei Bändchen hier habe. Und jetzt stellt euch mal vor, Wolfgang Petri mit seinen ganzen Freundschaftsbändchen. Die hat er alle abgeschnitten. Boah, ich wollte gerade sagen, das habe ich doch neulich, habe ich doch irgendwo gesehen. Googeln Wolfgang Der hat Petri. seine ganzen Freundschaftsbänder, ich habe das Interview dazu gesehen, seine ganzen Freundschaftsbänder abgeschnitten und Ende. in eine Schachtel gepackt. Nee, das kann nicht sein. Doch, Das der hat darf nicht die, sein. der hat die alle aufbewahrt. Ja, aber der hat ja auch da quasi, du hast ja das Gefühl, da reißt die Hand ab oder so. Ja. Gar keine Blutzirkulation. Also ich habe hier gerade so ein Bild von N24, das ist das erste Bild, was man findet, wenn man Wolfgang Petri Bänder eingibt. Ist relativ geil. Habt ihr das gerade gegoogelt oder soll ich euch mal kurz den Link schicken? Nee, ich google das gleich selber. Ich bin nur gerade ein bisschen abgelenkt. Jonas hat Ja, vielleicht gesehen, hier, was ich ganz tue. einfach. Aber ich habe jetzt gerade Ah tatsächlich ja, vergessen, was ich sagen wollte. ich sehe schon. Ja, Gutes Spiel, genau. muss ich sagen. Ja. Ja, ich Ach du weiß. Scheiße. Ja, das Bild ist echt lustig. Gibt es. Achso, um nochmal auf die Lieder zurückzukommen. Das wollte ich sagen. Jonas, fällt dir Ja. spontan was ein? Was, an Liedern, oder? Ja, was ich vorhin gefragt habe. Ja, Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Oha! Nicht hier, Zum nicht, Beispiel, ach, wie heißt denn das oder noch? Hier, Snow. nicht Stray Heart. Ich finde ja den Anfang von Stray Heart so geil. Das Eye restliche of Lied ist eigentlich nicht so geil, aber der Anfang ist cool. the Tiger feiere ich eigentlich auch noch mal relativ. Und Red Hot Chili. Ja, frag mich nicht, ich kann auch mit Liedern aus 1930 oder so dienen. Jazz. Aber da fangen wir ja mal nicht jetzt mehr an. Das schieben wir mal alles in eine Sparte. Also, wie gesagt, so Wolfgang Petri finde ich absolut so für zwischendurch absolut völlig in Ordnung. Ich sehe gerade jemanden auf Twitter, der twittert gerade eine Frage, also eine Frage an alle großen Technik-YouTuber. Mega witzig, kannst du sehen. Was hält davon? Was hält davon? Was hält davon? Was? Immer darüber. Habt ihr von Snaps gelesen? Oder was Nein. mitgekriegt? Dem Kickstarter-Projekt? Nee. Snaps ist ein. Kennt ihr diesen magnetischen Anschluss vom MacBook? Ja. Quasi? Ja. Der ist ja, also auch so secure, ich habe euch mal einen Link geschickt, secure-mäßig, wenn du irgendwie das mit, also aufstehst, das mitnimmst und das nicht die Buchse da rausreißt irgendwie oder das kaputt geht, sondern das ist ja so MagSafe, ne? Also dass da nichts passiert. Und das Ja. entwickelt jetzt eine, ich glaube, aus Neuseeland kommen die. Für Smartphones. Du kaufst quasi so ein Set aus zwei Sachen. Das ist einmal so ein, also das gibt's für Android mit dem, fürs iPhone mit dem Lightning-Stecker und für Android mit dem ganz klassischen Micro-USB-Stecker. Und dann kannst du den einen Teil davon, das ist so ein ganz flaches, so ein ganz flacher Magnet auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er quasi einfach nur den Anschluss. Den steckst du in dein Handy rein. Und ein Magnetgegenstück setzt du auf dein Ladekabel drauf. Und dann kannst du quasi durch diese Verbindung kannst du das ganz einfach da so ranklicken. Und dafür sammeln die gerade auf Kickstarter oder Kickstarter. Und die haben, ich muss jetzt nochmal kurz nachgucken, die wollten, 18 Tage läuft das noch, also heute der 26. Juli. 18 Tage läuft das noch und sie haben 41.774 Unterstützer. Tatsächlich, also ziemlich viele Leute finden das geil. Und sie wollten 120.000 Dollar Finanzierungsgeld, um das Projekt quasi in Serienproduktion ermöglichen zu können. Und sie haben sage und schreibe 1.513.437 Dollar gekriegt. Bis jetzt. Und es sind noch 18 Tage Zeit. Und du kannst ja mal ungefähr runterrechnen, wenn man mal 1 Million. Ich rechne das mal kurz aus. Hier, wo ist denn mein Rechner? Da. 1 Million. Also 1, 5, 1, 3, 4, 7, 3 ist gerade umgesprungen. Also 1.513.473 durch die 41.777 Unterstützer. Dann hat jeder momentan, also wenn man das aufteilen würde, ne, man kann, ich glaube, das günstigste ist, ja, ich weiß gar nicht, was das günstigste ist. Gibt es eine Mindest, Dingens bei Kickstarter? Ich weiß gar nicht, ob man noch einen Dollar Was man spenden. an Geld will. Nee, was man spenden will, also wenn man das unterstützen will, was Glaube man 5 spenden Dollar kann. oder so. Irgendwie sowas. Aber wenn man quasi das jetzige runterrechnet oder aufteilt auf die, hat jeder bis jetzt schon $36 dafür bezahlt. Aber man kriegt, ich sehe gerade, wenn man, es gibt ja so Belohnung, wenn man, je nachdem wie viel man spendet quasi, wenn du $11 spendest, kriegst du diesen Adapter, der übrigens auf der Website $10 kostet, diesen Adapter oh, also für Lightning oder Micro-USB nach deiner Wahl. Und wenn man mal ganz, das für $11. Und wenn man $615 spendet, dann kriegt man, nee, ich sehe gerade, das sind 480 US-Dollar, kriegt man 10 davon. Und Was soll man 10 mit 10 Schlüsselanhänger von gibt's auch diesen noch. Dingern? Ja, halt. Verschenken, weiterverkaufen. Ja, irgendwie so halt. Wenn du 192 US-Dollar spendest, kriegst du 8 von allem, was es gibt. Also du Und das. kriegst 8 von diesen. Es gibt ja diese Connector und diese Adapter. Und du kriegst halt 8 Lightning Connector, 8 Micro-USB Connector und dann 8 Lightning Adapter und 8 Micro-USB Adapter und noch 8 Schlüsselanhänger, wo die jeweils reingepackt werden können. Quasi zum Schutz. Kannst du die auch mitnehmen überall hin. Also ist eigentlich ganz cool. Ich habe kurz überlegt, ob ich da irgendwas für spende, aber wenn ich mir das kaufe, dann kaufe ich mir das für $10 und spende da jetzt nicht nur für. Weil ich glaube, bei 1,51 Millionen muss man nicht noch weiter spenden, wenn die nur 120.000 haben wollen. Finde ich, geht gerade Ist, noch. ne? Du Pre-Order. kannst dir für das Griechenland-Projekt spenden. Die brauchen 2 Milliarden. Ja, wir haben doch jetzt, Deutschland hat doch irgendwie gerade erst beruhigende 86 Milliarden oder so wieder da reingepumpt. Ja, ich habe es nicht mitbekommen. Ich war halt eine Woche out from all, ne? Ja. Aber es stimmt gerade tatsächlich, das Full Set mit Connector und Adapter kostet 10 US-Dollar. Ja, nee, es gab, ich weiß nicht, ob es bei Kickstarter war, aber auch irgend so eine Kampagne, wo die halt Kickstarter ähnlich Geld für Griechenland gesammelt haben. Die wollen 2 Milliarden haben. Die wollten irgendwie 2 Milliarden Es irgendwas gab auch einsammeln. ein Paar aus Deutschland, so ein Vollöko-Paar, die Schulden der Deutschen an Griechenland runtergerechnet haben und 815 € oder so überwiesen haben an die griechische Staatsbank. Wow. Und damit gemeint haben, also sie haben ihre Schulden jetzt beglichen, ist alles erledigt. Also was dieses Paar angeht, irgendwie Ende 70-Jährige oder so. Achso, weil wegen des Krieges oder was? Nee, was im Moment so keine Ahnung, an Zinsen und sonst was jetzt so jeder Bürger aus der EU so bezahlen müsste, haben die runtergerechnet. Also da, um Griechenland quasi irgendwie zu retten, haben die runtergerechnet und irgendwie 815 € oder so überwiesen. Müsste jeder Bürger in der EU zahlen. Ja, glaube ich. Irgendwie so haben die das erklärt. Alter. Ja, oder um Staatsschulden oder so zu begleichen. Keine Ahnung. Irgendwie haben die auf eigene Faust einfach irgendwie 800 irgendwas, glaube ich, überwiesen. Und meinten dann, ja, es ist eigentlich, also jetzt ist es für uns erledigt. Läuft. Also, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ich finde, Griechenland sollte versuchen, sich mal selbst zu berappeln und nicht immer auf Kosten anderer. Das werden die aber nicht schaffen. Ja, aber wenn Griechenland jetzt aus dem Euro fliegt, ne, dann ist Russland ja ganz schnell mit dem Rubel da. Und dann kommen die auch, wenn die ins Grexit gehen, nicht mehr zurück zum Euro, weil dann sind die bei Russland unter Vertrag. Dann wird Ja. das nix. Theoretisch könnte ein deutscher Multimillionär Griechenland kaufen. Du kannst auch Liechtenstein für 70.000 € mieten. Also Echt, pro ne? Nacht. Das komplette Fürstentum Liechtenstein. Läuft. Hab Aber ich bin ich vor dafür, zwei falls Tagen oder so sie. oder vor 3 Tagen oder vor einer Woche oder so bei Faktastisch gelesen. So, ich dachte, du Wow. hättest es vor einer Woche gemacht. Ja. Habe ich. Jetzt komme Für ich den mal. Abend habe ich das ich habe es zum Fürstentum Bandmaterial umbenannt. diesen einen Abend. Jetzt will ich nochmal zu Griechenland was sagen. Also wenn die ihre Schulden nicht zurückzahlen können, bin ich immer noch dafür, sie können auch ihre Schulden in Form von Land zurückgeben. Ja, das ist auch eine gute Variante. Aber ich glaube, dafür ist unsere Staatsregierung zu inkompetent, sowas durchzusetzen. Ich frage mich ja manchmal, jetzt gerade, wir sind von irgendwelchen alten Liedern über Wacken zur Griechenland-Krise gekommen. Ich frage mich manchmal, dass es tatsächlich richtig war, dass ich keine Kategorie für den Podcast gesetzt habe, sondern einfach Podcasting als Kategorie eingegeben habe, weil man es tatsächlich auswählen konnte. Ja, ist vielleicht besser so. Vielleicht besser so, ja. Kann man so sehen. Ja, ich frage mich nur, wie wir das mal schaffen. Mit Griechenland? Nein, in der Zeit von alten Liedern zu Wacken zu Griechenland. Manchmal ist es komisch. Manchmal ist es sehr, sehr komisch. Ich hatte gerade eben noch irgendwas im Kopf, was ich erzählen wollte. Ja, ich nicht. Ja. Ach so, nee, ich wollte nur noch mal sagen, habe ich ja vorhin angesprochen, hat Basti mich ja, glaube ich, irgendwie von abgebracht, weil der gesagt hat, dass er die ganzen Ferien chillt. Ja. Ich bin nicht da 3 Wochen. Ja, genau, das weiß ich. Das heißt, es gibt auf jeden Fall die nächsten 3 Wochen keinen Podcast, auch wenn wir jetzt die Möglichkeit sehen, regelmäßiger und in engeren Abständen Podcasts zu produzieren. Ich will nicht sagen, aber 7.8. ist mein letzter Urlaubstag. Aber du kannst ja trotzdem abends einen Podcast mit uns aufnehmen. Nee, da schlafe ich. Oder bin bei meiner Freundin. Jonas? Ja? Verscherzt ihr das nicht mit mir? Hä? Verscherzt ihr das nicht mit mir, ne? Also, ich würde mir jetzt überlegen, was du sagst. Oh. Moment, ich kann auch sagen, ich hätte meine Freundin auf dich. Ei. Was? Jetzt ist er wieder wach. Ja, was hast du gerade gesagt? Ich hätte meine Freundin auf dich und dann... Oh Gott, ich sag, nicht. Nein! Tja, da hält mich davon ab, zu dir zu gehen. Nee. Und dann wird die sauer. Also ich möchte Jonas Freundin nicht persönlich kennenlernen. Also nein, sie heißt nicht Olga, ist 3 Meter mal 3 Meter groß und breit. Und ist keine russische Gewichtsheberin. Ja, dann ist ja gut. Gerichtsheberin? Gewichtsheberin. Ah, so, okay. Kartoffelsalat. Doch. Ja, ist in die Kinos gekommen, ne? Ja. In der Tat. Als wir im Bus saßen auf dem Hinweg, du hast dich nicht Sommercamp, ja. Ne? Er hat das gerade die ganze Zeit damit genervt. Ja, jetzt Fresh Talk live am roten Teppich. Ja. Ich werde es mir nicht angucken. Im Kino jedenfalls. Wieso? Also, ich habe ja schon gelesen von den ganzen YouTubern, dass der ziemlich scheiße sein soll. Ja, ich hab irgendwann, warte mal, ich kann mal kurz gucken, ob ich den gerade spontan hier finde. Habe ich einen Tweet abgesetzt. Achso, ich habe gleich noch was Musikmäßiges, worauf ich ansprechen kann. Das muss ich mir merken. Das können wir auch sonst kurz vorschieben, dann kann ich gleich währenddessen suchen. In der Zeit kann ich einen Schluck trinken. Wenn du was trinkst, musst du nicht gleich dein Zimmer kaputt machen. Simon Desue. Kennt ihr? Ja, natürlich. Simon Desue. Ja, klar. Hat ein Lied rausgebracht. Und ich habe original getwittert. Ja. Und ich habe original getwittert. Wirklich? Fragezeichen. Muss jetzt jeder YouTuber mindestens einen Song rausbringen? Man erkennt durch Autotune sowieso nicht die richtige Stimme. Ja. Ja, ist ja so. Da das mehr als 140 Zeichen waren, braucht ihr dafür zwar 2 Tweets, aber macht ja nichts. Solltet ihr euch mal anhören, Alive, und ich finde, man hört absolut, also wenn man im Musikvideo selbst ihn nicht sehen würde, könnte das auch irgendjemand singen. Also ich finde, man erkennt es überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Oh, mein Stuhl quietscht. Ja? Ja, habt ihr es nicht gehört? Ja, jetzt gerade. Ja, bei wem fing das eigentlich an, dass die ganzen YouTuber Lieder gemacht haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das lag an Waititi und Ape. Ich wollte gerade sagen, da fing das, glaube ich, grundsätzlich mit an, ne? Waititi, und dann hat die quasi die zweite Dreiergruppe von YouTubern das fortgeführt. Und dann ging es so weiter, so Shirin David, irgendwie der 10-millionste Cover von... Ja, die Lochis. Ja, aber die Lochis haben das ja schon immer gemacht. Die Lochis haben das ja schon zu Zeiten, also quasi parallel mit White Titty gemacht. Mit, ja, mit den Parodien auch. Aber die, diese, mit den Parodien fing das ja alles an. Aber mit den eigenen Liedern ging ja bei Lochis und White Titty relativ parallel los. Und dann kam halt so Ape Crime hinterher. Alle wollen sie den gleichen, weißt du, hast noch kein Lied von denen gehört, aber wird gleich ein Album mit 12 Liedern rausgebracht. Und dann kriegst du von Shirin David da noch das zehntausendste Cover von Du liebst mich nicht. Das ist ja uralt, das Lied. Ja. Kriegst du da noch ins Gesicht quasi. Also ist schon in irgendwie, your face. Aber es hat, ja, ist irgendwie schon schwierig. Wie wär's, wenn wir ausschließen, welcher YouTuber noch kein Lied gemacht hat? Ich glaube, es geht schneller. Ich wollte gerade Gronkh sagen, aber er hat ja schon Elektro-Tele gemacht. Ja, genau. Ich wollte es auch gerade. Pizmeat. Pizmeat. Das kommt bestimmt noch. Definitiv. Stimmt übrigens nicht, weil Peter musste mal als Bestrafung aus einem Video ein Lied über Hardy machen. Obwohl. Aber das ist nicht irgendwo rausgekommen, das wurde nur. Inkompetent auf... würde ja auch noch zählen. Ich bin. Nee, hier. Der Inkompetent-Song ist von Hardy. Ich bin Never Man und ich bin inkompetent. Ja, stimmt, ja. Also, sehr gut. Ich finde gerade meinen Tweet nicht, was ich da getwittert habe. Ich höre mir gerade mein selbstgeschriebenes Lied an, das ich aufgenommen habe. Welches Video habe ich. Welches du hast Thema ein Lied selbst geschrieben? Ja, okay, dann hört mir halt. Ja, habe ich. Oha, Basti. Beziehungsweise ich habe mich durch ein bestimmtes Lied inspirieren lassen und die Melodie so stark verändert, dass man es nicht mehr raushört. Basti, da fällt mir jetzt auch noch ein Thema ein. Ohne technisches Notenschreiben. Ja. Wir können das gerne verwenden, wenn ihr das gut findet. Ich schicke euch das irgendwann mal. Ich habe ein, zwei Verspieler drin, die muss ich noch rausnehmen, aber. Ich finde meinen Tweet nicht, aber ist egal. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr unkreativ bin, was Texten angeht. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt habe ich Brille, jetzt kann ich auch lesen. Jetzt können wir da. Jonas, was bist loslegen. Du denn? Kurzsichtig oder weitsichtig? Wir wollen ein Bild haben, jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Sofort. Ja, du kriegst gleich das vom Wochenende mit, die Mischung stimmt. Oder so, ist mir egal. Ich muss noch kurz meine Freundin Sven schreiben. Hallo, lass mich. Ja, ist in Ordnung, alles klar. Gut, dass ich so eine Probleme nicht habe. Am 31. Juli in 5 Tagen soll die Eisbucket-Challenge zurückkehren. Ernsthaft? Ja. Da halte ich ja nichts von, ne? Ich auch nicht, ich habe schon mit meinem Vater diskutiert, man soll es kaum glauben. Der hat eiskalt sofort gesagt, so, ich glaube, das wird nix. Mega witzig. Ich sag so, am 31. Juli soll die Eisbucket-Challenge zurückkommen. Mal gucken, ob das was wird. Und mein Vater so, das wird nix. Das kann nicht nochmal so werden. Du hast da auch noch mitgemacht. Ich wurde nominiert und hab nicht mitgemacht. Ja, natürlich habe ich da mitgemacht. Ich habe auch mitgemacht. Das von dir, wie das Video von dir, Jonas, habe ich gleich gesehen. Ja. Ich habe das Video von einem richtig fetten Typen gesehen, der von diesem Zeug übergossen wurde und einfach man danach seine ganze Speckfalten in seinem Shirt sehen konnte. So richtig ekelhaft. Habt ihr das Bild kommt, Leute. Habt ihr das Video damals gesehen von dem, der die Schaufel im Kopf gekriegt hat? Habt ihr mich gerade gehört? Oder war das abgeschnitten? Nee. Ich hab gefragt, ob ihr das Video von dem gesehen habt, der die Schaufel auf den Kopf gekriegt hat. Ja, das kenne ich. Ja, der ist tot, das Foto, ne? Ist sehr gut. Ich war da schon relativ angetrunken. Jonas, der ist tot, ne? Das weißt du. Ja. Du gesagt hast, dass du das Video gesehen hast. Also nicht so geil. Basti hat es sicherlich auch gesehen, ne? Ja. Ich muss mir das Bild kurz mal runterladen. Ich muss mir das erstmal. Wo denn? In der WhatsApp-Gruppe. Bandmaterialgruppe ist noch nicht angekommen bei mir. Das ist scheiße. Mein Ernst, ich bearbeite das jetzt mal mit Paint. Warum? Weil ich das ist doch das Erste, was mir in den Sinn kommen würde. Lass mal Paint nehmen. Ja, bei dem Bild ja. Hallo, ich war angetrunken und habe hier gerade hier Sprite Korn probiert. Mischung. Und hab mir gesagt, richtig. So den Blick, ein Foto gemacht und dann. Ja, ich hab das gesagt, noch nicht, Jonas. Jetzt erzähl nicht so Mischung viel. Stimmt. Ja, ich aber es ist auch gut, dass wir jetzt über ein Bild reden. Wir müssen über. Jetzt habe ich mitgekriegt. Warte, ich muss kurz gucken. Das ist wichtig. Jonas, Alter. Finde ich gut. Finde ich gut. Gefällt mir. Ja. Das wird aber nie irgendwo landen. Nee, ist in Ordnung. Oh. Gleich weitergeleitet. Kurz mal getwittert. So was mache ich dann doch nicht. Ey, Jonas, was guckst du so komisch? Hashtag Korn. Gibt es? Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich muss euch noch kurz was mitteilen. Ich habe, das werdet ihr nächstes Mal kriegen, wenn ihr hier seid. Ich habe einen, weil ich mir selber nicht mehr so sicher war und das ein bisschen durchprobieren musste, habe ich ein Textdokument angefertigt mit sämtlichen Passwörtern und Benutzernamen. Das ist gut. Ist relativ gut, ja, weil ich der Einzige bin, der das weiß und mich irgendwer fragen müsste, aber es geht noch. Kriegen das hin. Kriegt ihr nächstes Mal mit. Ich wollte euch das jetzt nicht, Aua. Ich wollte euch das nicht irgendwie schicken, weil wäre vielleicht doof. Ich gebe euch das lieber analog. Passwörter gebe ich euch lieber analog. Ausgedruckt oder handgeschrieben auf Papier. Ausgedruckt. Ich hätte aber meins gerne in Form einer Schriftrolle. Lass mich kurz überlegen. Nein. Oh. Gibt es, ich guck gerade mal, irgendwas hatte ich doch noch. Das wollte ich unbedingt mit euch besprechen, aber es fällt mir jetzt bestimmt nicht ein und auf irgendwelchen Nachrichtenseiten gibt es das bestimmt nicht zu sehen. So, jetzt nochmal, um die Sache aufzugreifen. Basti, ja. Wir könnten uns mal einen Song anhören und dann können wir mal darüber diskutieren. Sinnieren. Haben ja, ähnlich, aber... Ja, pass auf, mir ist es wieder eingefallen. Kennt ihr die Slow-Mo-Guys auf YouTube? Ja. Sag mir was. Jonas, hast du die abonniert? Nein. Ihr müsst da mal auf den Kanal gehen und ihr müsst euch mal, also könnt ihr ja nach dem Podcast machen, ihr müsst euch mal das, ich glaube, es ist das neueste Video angucken. Da sitzt der eine von beiden. Der eine ist ja immer so der... Im Wasserluftballon. Ja, es ist ja, so geil. Das habe ich mir 5-mal angeguckt. Ist so geil, wie er so, ja, und jetzt müsst ihr eigentlich gleich auf was, fliegt auseinander. Weißt du, er will so sagen, jetzt müsste eigentlich auch gleich was passieren. Also irgendwie sieht es komisch aus. Ja, aber und schon, in dem Moment explodiert das. Wie will er da reinpassen? Auf einmal sitzt er so als... Ja, mega geil. Wird einfach immer, dieser Luftballon wird einfach immer größer. Ja. Aber, das ist immer ein bisschen schwierig so, ne? Ja. Das, bei allen zu teilen. Die YouTube-App hat ein Update gekriegt. Und die Website auch. Du hast jetzt, ich glaube, News oder so. Warte mal kurz. Nee, du hast ganz oben Start, dann meinen Kanal und dann Abos. Und nicht mehr empfohlene Videos, mein Kanal und meine Abos. Das ist unfassbar, eine unfassbare Neuerung. Nicht. Aber wie immer, gibt bestimmt wieder irgendwelche, die das scheiße finden. Bei Updates von irgendwelchen Webseiten gibt es immer welche, die das nicht in Ordnung finden. Ja. Die sind dann nicht begeistert, dass es irgendwelche Neuerungen gibt und das kann ja auch nicht wahr sein. Alles schwierig. Jetzt ist gerade Leerlauf. Leerlauf, das wollen wir nicht. Basti, was machst du gerade? Was mache ich gerade? Jo, weil du nichts gesagt hast. Kann auch nicht wahr sein. Ich versuche... gekonnt die Verspieler rauszuschneiden gerade, damit ich euch das schicken kann, aber hat auch noch ein bisschen Zeit. Ja, irgendwelche Themen noch? Ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, ich wollte gerade was sagen. Lass mich kurz überlegen. Jonas, übertöne das mit schöner Jeopardy-Musik. Dun, dun, dun, dun, dun. Denken. Wir können ja auch erstmal... Ich habe mich gerade erstmal gefragt, macht ihr immer noch Podcast? Grad? Ja. Ich sag ja, so, ja. Das ist nicht mehr, warte mal. Ist so schlimm, wenn ich dich die ganze Zeit ablenke. Hat sie jetzt gerade gefragt, ob wir das immer noch machen, also überhaupt, oder ob wir das jetzt gerade zeitlich noch machen? Sind, ja. Ja, sind wir. Also ist jetzt ja auch noch nicht gesagt. So lang. Wir haben noch nicht mal eine Stunde voll. Siehst du. Wir könnten ja auch erstmal einfach irgendwas covern. Damit könnte man ja anfangen. Geht los. Ja. Basti. Ja. Tust mir einen Gefallen. Vielleicht. Schneidest du das YouTube-Video? Ja, mach ich. Das ist nett. Och, hast du schon wieder nicht, Dings? Kein Speicherplatz, ich habe das andere auch noch auf dem Rechner. Ich muss das gerade mal runterschmeißen. Ja, das ist ja nicht so schwierig. Ich habe ja sonst alles in eine Dropbox, aber beim Schneiden ist immer doof, wenn der sich erst aus der Dropbox zieht und dann wieder hochlädt. Und das Ja, wird ich ja schneide beim, das, aber das erst wird ja morgen. die, ja, das macht ja nichts. Die Nein, Datei. heute. In der Viertelstunde und wir sind noch nicht mal Ja. Die fertig. Datei wird ja nicht groß, also die letztendliche Datei wird ja nicht unbedingt mega riesig, aber die Bearbeitungsdatei halt. Und das kriegt will mein MacBook nicht. Finde nicht gut. Ja. Songs covern, gut, dann könnten wir damit ja anfangen. Die erste Bald, Datei, wenn ja. Finn wieder da ist und ich Ja. Zeit Ja, habe. Finn ist erstmal noch weg, aber macht nix. Ach ja, nix, Kriegen wir ne? hin. Jonas, mir ist immer noch nicht wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Habe ich das vielleicht auf dieser Website hier, wo ich gerade bin? Habe ich das hier vielleicht gesehen? Nein. Tour de France ist uninteressant für uns. Weiß nichts mehr, das ist Sonst. ganz schlecht. Was? Ganz schlecht, dass du nichts mehr weißt. Ja, mir fällt kein Thema mehr ein, ne? Kann eigentlich überhaupt nicht wahr sein. Gibt's sonst nie. Außer in dem einen, wo ich gleich am Anfang gesagt habe, also ich habe nichts vorbereitet. Habt ihr irgendwelche Themen? Dann haben wir aber doch irgendwie eine Stunde 15 oder so. War das nicht der vorletzte German Wings? Und Musik und German Wings oder so? Irgendwie so hieß der doch, Ja, glaube ich. ja. Das könnte sein. Achso, ich wollte nochmal hier so organisatorische Sachen erwähnen. Also wenn ihr, also ihr Zuhörer, nicht ihr beiden. Weil wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, könnt ihr mir das in WhatsApp schreiben. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr uns gerne mitteilen wollt, dann könnt ihr uns einerseits für Podcast-Themen auf Twitter mit Hashtag BMPDC, einfach nur als Abkürzung für Bandmaterial Podcast, weil das vielleicht ein bisschen langer Hashtag ist, man dann so wenig schreiben kann bei 140 Zeichen. Also BM für Bandmaterial und PDC für Podcast, einfach klein hintereinander weg. Damit könnt ihr uns Themen für den Podcast oder irgendwelche Anregungen, irgendwas, was ihr mitteilen wollt, in 140 Zeichen, könnt ihr uns schreiben. Und ansonsten könnt ihr uns antwittern mit @Bandmaterial. Also Bandmaterial. Übrigens, wir haben jetzt Twitter. Ja, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, jetzt nochmal. Ja, jetzt nochmal. Ja, okay. Ich hätte noch Twitter. einen schönen Spruch zur Griechenland-Krise. Jonas, wir haben einen Pod. Jonas, weißt du, wir haben einen Podcast. Schon mal von Nein. gehört? Den kann man sich anhören. Wo muss ich denn gucken? Den kann man sich anhören. Ja, ist relativ einfach. Gib einfach bei im Internetbrowser bit.ly/bmitunes ein. Dann kommst du da direkt hin. Oder bandmaterial.wordpress.com. Das ist unsere Website. Wir machen ja gerade richtig schlechte Werbung, weißt du? Oder Bandmaterial bei YouTube. Da kann man sich alles angucken. Und beispielsweise auch ein Video. Ein Unboxing-Video. Ach ja, das mit meinem Seitenaufziehen-Video wird nichts. Ich habe heute E-Gitarren-Seiten getauscht. Ja, das kriegen wir schon irgendwann nochmal hin. Ich habe noch einen Spruch zur Aber moi. aktuellen politischen Lage der EU. Joa, das hau mal raus. Die Schriftsteller können nicht mehr so schnell schreiben, wie die Regierung Kriege macht, denn das Schreiben verlangt Denkarbeit. Bertolt Brecht. Ja. Es gibt auch einen schönen Spruch von, wie heißt der? Mark Twain? Bin ich der Meinung? Der hat mal, Der hat Tom Sawyer geschrieben. ja, der hat mal gesagt, Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach hat er auf weitere Experimente verzichtet. Sollte einem zu denken geben. Ja. Und von Mark Twain ist übrigens auch dieser Spruch, den unser Schulleiter ganz gerne auf Abschlussfeiern anwendet. Eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende und beides sollte möglichst dicht beieinander liegen. Kommt dir bekannt, könnte uns bekannt vorkommen, Basti, ne? Ja, können die es echt. Ja, auch. Ja, dir auch, ja, natürlich. Apropos Abschlussfeier, ich bin nächstes Jahr mit Sicherheit dabei. Oha. Also kann ich jetzt noch nicht sagen, ich werde mir dann den Tag Urlaub nehmen Bist und du dann. arbeitslos? Ich hab immer Zeit. Achso, du willst dir Urlaub nehmen? Extra für uns? Dann nehme ich für euch einen Tag Urlaub. Ja. Jonas, das ist toll. Willst du einfach was mitspielen? Special Guest, hallo? Special Ich Guest. will auf die Bühne schweben. Aber wenn wir Akustik spielen, ist glaube ich nicht so Schweben. toll, ne? Man spielt wieder mal Akustik. Vor allem auf der Abschlussfeier. Da ist recht nicht. Ja, stimmt. Basti, freust du dich schon nach den Ferien auf die Einschulung? Ja, mega, Wir Alter. dürfen den Flügel runterbringen. Ich habe übrigens bald so ein Trilamo, ne? Oder Was? Tremolo oder wie auch immer dieses Ding heißt. Das Ding, was du vorne in die Gitarre reindrehst und damit. das Volumen ein bisschen veränderst. Aha. Du weißt, wovon ich rede. Ja, MF Fantasy, ja, aber ich weiß auch nicht genau, wie das heißt. Oh, ich hab gerade mein Mikrofon gehalten. Wow. Hast du das in der Hand, Basti, oder was? Ach so, ja, ich weiß. Mhm. Sonst hätte ich dir es heißt die Tremolo. Das heißt Tremolo. Ja. Ist korrekt. So ein Ding hier. Ja, Gitarrenteile.biz ist auch eine geile Website. Echt? Eine geile Adresse. Ach, komisch, das habe ich gerade auch bei Google Bilder gesehen. Ja, das ist auch das dritte oder so, zweite, keine Ahnung. Ja. Googelt mal nach Tremolo, dann könnt ihr euch das Bild angucken. Also das ist ein Tremolo. Ich glaube, es ist das zweite und das vierte Bild. Ich glaube, könnte beides das gleiche sein. Aber das eine ist gitarrenforum.de, das andere ist gitarrenteile.biz. Jonas, ich habe neulich den Streitachs-Bass mal in Action gesehen, ne? Oha, jetzt kommt's. Ich habe mir schon mal den Streitachs-Bass bei uns im Music Center angeguckt. Ja. Ja, ich hab ihn schon mal richtig in Action gesehen. Das ist richtig geil, das Ding. Jonas, gehst du eigentlich, wenn du da hinfährst, auch in den Nebenraum da, zu den Bassverstärkern, setzt dich da hin und spielst Bass? Ah. Ja? Immer. Ja, weil, ist so geil, weil Gitarre und Bass haben Nebenraum. Ja, du nicht. Ich nicht. Dafür im Bunker. Ich hab dafür einen Bunker, ja, aber ja nicht im Music Center. Aber im Bunker hast du einen extra Raum. Ja, im Bunker ist ein extra Raum, ja. Naja. Aber das ist nicht so mein Lieblingsladen. Die haben dann nicht so Recording-Equipment. Die sind mehr so für Instrumente und live quasi, ne? Ja. Und die haben auch nicht den Seitenanspruch. Die haben auch nur teilweise den Seitenanspruch da, den ich pflege, weil mittlerweile habe ich tatsächlich herausgefunden, dass sie die Top-Seiten verkaufen, die ich immer kaufe. Ja. Aber nicht in allen Seitenstärken. Okay. Also die ich im Musikcenter kaufen müsste, wären 011er. Wenn ich aber 010er haben will, dann muss ich woanders hingehen. Also. Naja. Aber kannst du nichts machen bei. Ja. Jetzt ist mir gerade schon wieder ein Thema entfallen. Kann auch nicht wahr sein. Ich glaube, es ist einfach nicht mehr die richtige Zeit für einen Podcast. Heute bin ich irgendwie nicht mehr fähig. Aber das kommt vielleicht. Ich habe Cola getrunken. Ja, zu viel Cola. Ich rede öfters mal gerne von einem scheiß Egal-Kaffee. So ab dem fünften Kaffee hast du so viel Koffein in dir, dass du quasi alles mit dem machen lässt. Ja, also so was normal ist, in Anführungsstrichen. Nach 3 Litern Cola fängst du kurz an zu zittern und dann ist alles, wieder gut. Dann ist alles vorbei. Naja, dann ist nicht alles vorbei, dann ist alles wieder gut. Boah, ich sehe gerade auf spiegel.de ein Bild von Geldschein, und zwar 200er und 500er. Das Gelb von den 200ern, ne? Neben den 500 sieht es ziemlich hässlich aus. 200er habe ich noch nie gehabt. Hier haben wir sonst keine Probleme. Wir reden schon über die Farbe der Geldscheine. Ja. Ja. Aber 200-Euro-Schein habe ich noch nie gehabt. Habe ich noch nie gesehen. Also real life. Wenn immer nur 100er in grün oder 500er in lila. Lila. Aber eigentlich ist der mega hässlich, oder? Finde ich. Naja, mal gucken, wie die aussehen, wenn es neue gibt. Ja. Basti, hast du dein Lied fertig geschnitten? Nee, ich krieg das nicht rausgeschnitten. Ich nehme das nochmal neu auf, sonst. So. Ja, du kannst das auch da mitschicken, das ist egal. Nee, das fällt extrem auf, deswegen. Achso, ich dachte, für einen kurzen Überblick von uns ist das in Ordnung. Nee, das fällt auf. Ansonsten haben wir knapp 50 Minuten voll von dieser. Wir können ja noch ein Spiel spielen. Nee, wir spielen kein Spiel heute, da bin ich nicht mehr fähig für. das ist mehr was für ein Livestream, und zwar außerhalb von der eigentlichen Aufnahme. Dafür könnte man sowas gut nutzen. Wenn wir eine Podcast-Aufnahme streamen, kann man danach meinetwegen noch irgend so ein Denkspiel, was eigentlich völlig banal ist, spielen. So ein richtig Jugendfreizeitspiel. Ja. Exakt. Aber wenn ich Juleika mache, ne? Nicht in der Aufnahme, nicht mehr so wie, ich glaube, in der ersten Podcast-Aufnahme, die geht irgendwie eine Stunde und eine Minute oder 58 Minuten. Nur oder so. Weil du das nicht verstanden hast. Ja, ich glaube, 35 Minuten davon oder so rätsel ich auf diesem behinderten Spiel rum. Warte, ich guck grade der erste geht 49 Minuten. Ja, guck mal, der erste geht 49 Minuten. Ich glaube, 35 Minuten davon sag ich irgendwie nur, bin ich am Rätseln. Ja. Ja. Na gut, ich glaube, wir sind fertig mit der Welt heute, ne? Oder habt ihr jetzt noch irgendwas spontan, was euch einfällt? Mir fällt mein Thema nicht mehr ein. Falls mir das noch jetzt nachher im Traum einfällt, dann schreibe ich das auf und werfe das im nächsten Podcast mit ein. Aber sonst sind wir, glaube ich, durch. Ja, durch sind wir sowieso. Basti. Nicht so negativ hier, kann auch nicht wahr sein. Ach so. Ansonsten, genau, ich habe noch was Lustiges. Du hast noch was jetzt Lustiges. Spruch oder hatten, Thema? Erzählung. Ja, okay, sag einfach. Auf dem Sommerlager war das so, dass wir einen Schwarzen dabei hatten. Und wir haben. Wenn das jetzt eine Scheiß-Story ist, dann schneide ich das raus. Nee, das ist keine Scheiß-Story, das ist mega lustig. Und ein da haben wir ein Negerkuss-Wettessen gemacht. Und dann kam der Dunkelhäutige danach zu mir an. Ey, Basti, willst du einen zuckerfreien Negerkuss? Das war mega lustig. Ah, ja. Ich glaube, vor dieser Geschichte setze ich einen Cut und sage, ja, jetzt nur für die zuhören, die keine, die komm, die noch, die ich harten. Ich fand's mega lustig. Ja, aber dann mit dieser Geschichte verabschieden wir uns in die Nacht. Ja, weil dann und sind wir tatsächlich heute, noch. Wir ich wollte gerade sagen, Basti hat gesagt, na gut, in der Stunde ist ja nicht mehr heute, aber jetzt ist noch heute. Ja, das stimmt. Also, bis zum nächsten Mal. Schaut auf unserer Website vorbei, unserem YouTube-Kanal, unserem Twitter-Account. Und all diese Links dazu, zu Twitter und YouTube und Co. und iTunes und so weiter, findet ihr auf unserer Website bandmaterial.wordpress.com. Und wir verabschieden uns jetzt in die Nacht, quasi durch die Nacht mit Bandmaterial. Und ich würde sagen, wir machen Schluss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.